الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, zu den größten Gunsterweisungen Allahs gehört diese Religion, durch die Allah tabaraka wa ta'ala den ungläubigen Menschen lebendig macht und den Blinden sehend. Allah sagte sinngemäß: Ist denn der, der aufgrund seines Unglaubens gleichsam tot war und den wir durch die Rechtleitung erweckten und ihm den Glauben als Licht gaben, mit dem er unter den Menschen gehen kann, gleich dem, der in Finsternissen des Unglaubens und der Sünde verloren ist und nicht hinaus kann? Der Islam, liebe Geschwister, ist die Religion, außer der Allah keine andere Religion am Tag der Auferstehung annehmen wird. Wer also zur Annäherung zwischen dieser und anderen Religionen aufruft, dem fehlt es an grundsätzlichen Informationen über seinen eigenen Glauben. Der Islam ist es, der jeden Menschen dazu auffordert und einlädt, sich vor der Hölle zu retten und ins Paradies einzutreten. Dass ein Muslim sich hingegen Andersgläubigen annähert, in dem Sinne, dass er von einigen Anordnungen Allahs tabaraka wa ta'ala absieht und leichtsinnig wird, das geht gar nicht. Die Wahrheit, wenn man von ihr nun einmal überzeugt ist, braucht sich der Falschheit niemals anzunähern. Wie soll man sich einer Religion annähern, wenn man selbst an die Jungfräulichkeit Marias alaihis salam glaubt und dass sie eine Anbeterin des einen wahren Gottes war, und wenn dein Gegenüber sie der Unzucht bezichtigt und Jesus alaihis salam als unehelichen Sohn? Wie kann man sich als Anhänger des Glaubens an einen einzigen Gott, den Glauben an drei Göttern, annähern? Sollte man sich dann vielleicht in der Mitte auf zwei Götter einigen? Wie sollen sich die Sunniten den Schiiten nähern, wo die Sunniten den Koran, die Ahle Sunna, den Koran überliefern und ebenso die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Sunniten, die Sahaba radiallahu anhum, alle lieben, wo die Schiiten und Rafiditen auf der anderen Seite die Sahaba verfluchen? Wer die Überlieferer der Religion, das sind nun all die Sahaba, denn ohne sie kommen wir nicht an den Propheten ran, alayhi salatu wassalam, wer die Überlieferer der Religion verunglimpft, der zerstört die Religion von Grund auf. Wie sollen wir uns ihnen nähern, wo sie doch drei der rechtgeleiteten und besonnenen Kalifen beleidigen? Hätten sie einen Verstand, wüssten sie, dass dies eine Beleidigung für den Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, denn Abu Bakr und Umar sind Schwiegerväter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. War er denn nicht verheiratet mit Hafsa und Aisha? Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Abu Bakr und Umar waren seine Minister zu Lebzeiten und seine Nachbarn sind sie jetzt im Grab. Wer unter sogar den Sahaba, hat solch eine Stellung wie diese beiden? Und Uthman radiallahu anhu ist zweifacher Schwiegersohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sucht man etwa für sich selbst beziehungsweise für seine eigene Tochter nicht den besten Menschen aus, den man sich als Schwiegersohn vorstellen könnte? Und wieso hat er uns, sallallahu alaihi wasallam, dann nicht vor diesen dreien gewarnt? Ihre Sichtweise ist in Wirklichkeit eine Beleidigung sogar für Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, der ja selbst den Treueschwur Abu Bakr gegenüber geleistet hat und seine eigene Tochter, Kulthum, mit Umar verheiratet hat. Und Uthman später freiwillig den Treueschwur geleistet hat Würde Ali radiallahu anhu etwa solche Bündnisse mit ungläubigen Menschen eingehen? Subhanallah, was für eine Verleumdung. Sie verfluchen den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu, wo doch der Enkel des Propheten alaihi salatu wasalam, nämlich Al-Hasan ibn Ali, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, auf das Kalifat zu seinen Gunsten verzichtete. Damit es keinen Streit gibt, verzichtete er darauf, damit Muawiyah der nächste Herrscher werde unter den Muslimen. Würde Al-Hasan radiallahu anhu so etwas für einen ungläubigen Menschen machen? Was für eine Verleumdung. Dann verfluchen sie Aisha radiallahu anha, unsere eigene Mutter, wo Allah tabaraka ta'ala doch im Koran sinngemäß gesagt hat, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst und seine Gattinnen, seine Ehefrauen sind ihre Mütter. Der Islam lädt die Schiiten zum Islam ein. Wenn sie sagen, aber wir sind doch Muslime, dann sagen wir, dann korrigiert euren Glauben. Allah tabaraka wa ta'ala ist einer hinsichtlich seiner Rububiyya, einer hinsichtlich seines Rabbseins, seines Herrseins, seiner Herrschaft. Er hat keinen Teilhaber, es gibt keinen anderen Schöpfer. Es gibt keinen anderen Lenker in diesem Universum, es gibt keinen anderen Teilhaber, Besitzer, Eigentümer. Allah tabaraka wa ta'ala ist hinsichtlich seiner Göttlichkeit, seiner Uluhiyya alleine. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm. Und er ist einer hinsichtlich seiner Namen und Eigenschaften. Nichts ist ihm gleich und dennoch ist er der Allhörende und der Allsehende. Wenn sie sagen, ja daran glauben wir doch auch, dann sagen wir, dann leugnet euren eigenen Gelehrten, der wortwörtlich Folgendes gesagt hat. Er sagte, die 12 Imame, das sind Menschen, an die sie glauben, sie seien unfehlbar aus der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, die 12 Imame sind die Schleier des Herrn und die Vermittler zwischen ihm und seiner Schöpfung. Gott bewahre. Und wenn sie sagen, das ist der gleiche Schirk, den auch die politistischen Araber aus Makka gehabt haben. 1:1. Wenn sie sagen, wir leugnen all dies, Allah hat keine Teilhaber und es gibt zwischen uns und unserem Herrn keinen Vermittler. Wir leugnen all dies und wir glauben an Allah alleine, dann sagen wir, dann unterlasst die Bezeichnung Schiiten. Dann unterlasst diese Bezeichnung und seid mit dem Namen Muslim zufrieden und entnehmt eure Religion nur noch aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, insbesondere aus Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Tun sie dies, sind sie unsere Glaubensgeschwister, ansonsten ist das nichts als Heuchelei und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie sinngemäß, sie sind der wahre Feind, darum nimm dich vor ihnen in Acht, Gesandter Allahs, möge Allah sie verfluchen, wie können sie nur in solcher Weise vom Glauben abirren. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns immer die Wahrheit als Wahrheit zeigt und die Falschheit als Falschheit zeigt und dass er uns auf dem wahren Weg festigt und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht reinlegen lässt, durch andere Menschen reinlegen lässt, dass wir was hören, was schön sich anhört, was in Wirklichkeit nichts anderes als Heuchelei. Denn der Heuchler ist derjenige, der etwas Schönes sagt, aber in seinem Herzen sagt er etwas ganz anderes. Und wenn er mit den Menschen seinesgleichen zusammen ist, machen sie sich lustig über die gläubigen Menschen. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa aqim as-salam.